Auch England hat unserem Vaterlande den Krieg erklärt. Wir müssen damit rechnen, dass der Feind in Deutsch-Ostafrika einzudringen versucht. Den ungeschützten Städten an der Küste, in erster Linie Dar es Salaam, das so viele deutsche Frauen und Kinder beherbergt, wird, wie wir hoffen, der Schrecken des Krieges erfahrt werden. Durch Verstärkung der Polizeitruppe auf das Doppelte und andere Anordnungen ist für die allgemeine Sicherheit auch dann gesorgt, wenn die wehrpflichtigen Männer ihrer Pflicht bei der Fahne genügen. Von allen Bürgern wird erwartet, dass sie die zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Sicherheit getroffenen Maßnahmen durch ihr Verhalten unterstützen werden. Deutsche Ostafrikas, der in Europa zweifellos bereits ausgebrochene Kampf, wird die schwersten Opfer an Gut und Blut von unseren Brüdern daheim fordern. Auch von uns wird erwartet, dass wir, obwohl fern von der Heimat, den uns anvertrauten deutsch-ostafrikanischen Boden treu bis zum Tode behaupten. Jeder tue seine Schuldigkeit für unseres Volkes Ehre.